Zwei blaue Augen, klar wie Gletscherwasser. Ich habe schon Messerstiche gefühlt, während ich auf deinen Ruf wartete. Die Sonne ist kostenlos, die daraus resultierenden Geschehnisse eher kostspielig. Ich möchte nachts draußen sein, treffe dort alle Barkeeper und Dealer und Geschöpfe der Nacht und höre dein Rufen nicht mehr. Wenn ich dich nicht vergessen möchte, und das werde ich eher früher als später, dann kratze ich jeden Morgen alle Erinnerungen an dich zusammen. Was ich trug, was ich sagte, was du wolltest, was ich nicht habe. Und dass ich nie wieder die Bücher lese, die du mir empfohlen hast, während ich Koffein auf schlechtem Magen trinke. Ich sehe mich selber den ganzen Tag im Pyjama und ohne Schokolade zu Hause, schreibe in mein Motivationsschreiben, dass mich die Menschenrechtssituation in China ankotzt. Heute soll angeblich der heißeste Tag des Sommers sein. Ich mache die Augen zu und wenn ich wieder wach werde, dann ist der Sommer verschwunden. Frank Zappa macht niemandem mehr Angst. Ich schreibe ein Gedicht, während im Hintergrund der Fernseher läuft. Ich wurde zwar einmal von einem Auto angefahren, aber was ich so aus den Nachrichten mitbekomme, ist schlimmer als alles, was ich jemals erleben werde.